Book 2 43 43 Di kebun binatang. Im Zoo. Im Zoo. Di sana ada kebun binatang. Dort ist der Zoo. Dort ist der Zoo. Di sana ada jerapah. Dort sind die Giraffen. Dort sind die Giraffen. Di mana ada beruang? Wo sind die Bären? Wo sind die Bären? Di mana ada gajah? Wo sind die Elefanten? Wo sind die Elefanten? Di mana ada ular? Wo sind die Schlangen? Wo sind die Schlangen? Di mana ada singa? Wo sind die Löwen? Wo sind die Löwen? Saya punya peralatan untuk memotret. Ich habe einen Fotoapparat. Ich habe einen Fotoapparat. Saya juga punya sebuah kamera film. Ich habe auch eine Filmkamera. Ich habe auch eine Filmkamera. Di mana baterinya? Wo ist eine Batterie? Wo ist eine Batterie? Di mana ada pinguin? Wo sind die Pinguine? Wo sind die Pinguine? Di mana ada kanguru? Wo sind die Kängurus? Wo sind die Kängurus? Di mana ada badak? Wo sind die Nashörner? Wo sind die Nashörner? Di mana ada kamar kecil? Wo ist eine Toilette? Wo ist eine Toilette? Di sana ada cafeteria. Dort ist ein Café. Dort ist ein Café. Di sana ada restoran. Dort ist ein Restaurant. Dort ist ein Restaurant. Di mana ada unta? Wo sind die Kamele? Wo sind die Kamele? Di mana ada gorilla dan kuda zebra? Wo sind die Gorillas und die Zebras? Wo sind die Gorillas und die Zebras? Di mana ada harimau dan buaya? Wo sind die Tiger und die Krokodile? Wo sind die Tiger und die Krokodile?